Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des brandneuen Podcasts Frei Raus. Servus, auch ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich. Diese Woche quasi zwei Folgen hintereinander, weil unsere letzte Episode etwas später online kam. Dies lag daran, dass wir auf einem Festival der elektronischen Tanzmusik waren. Und zwar, wir waren auf der Nature One. Und Benny, war klasse, oder? Ich fand es der Wahnsinn. Es war einfach, gut, die Leute waren ein bisschen suspekt. Die Nature One zählt nicht umsonst als Drogenfestival Nummer 1. Aber es geht los. Ja, da waren schon einige verrückte Leute anzutreffen. Ja. Aber alles in allem würde ich sagen, hatten wir doch eine gute Zeit. Deshalb, definitiv, wie gesagt, auch die letzte Episode ein bisschen später am Montag online gekommen. Aber den wöchentlichen Rhythmus, dass wir freitags online stellen, wollen wir ab sofort eigentlich ausnahmslos weiterführen. Mein persönlicher Lieblingsdrogengenusseinnehmer, keine Ahnung, wie man das nennt, Drogi. Trophy sagten wir. War einer, der stand 20 Zentimeter vor einer 2 Meter auf 2 Meter Box entfernt und hatte die Hände vorm Kopf so von sich gestreckt und hat so Star Wars Blitze gemacht wie Darth Sidious. Und er stand einfach nur so da mit total roten Augen. Er hat über Stunden hinweg nichts gemacht, außer vor dieser Box gestanden. Kommt da ein bisschen Neid auf für die Leute, was die so einwerfen, ja? Würdest du auch gerne mal probieren, oder? Nee, definitiv nicht. Also Drogen, nicht wirklich meins. Ja, bleiben wir lieber beim Bierchen, oder? Bleiben wir lieber beim Bierchen. Okay. Oder auch beim 5. Ja. Oder 10. Ansonsten noch irgendwas zu Nature. Also wie gesagt, ich fand's super. Ich bin ja, oder wir persönlich sind ja eher, sag mal, die EDM-Fans. Also gibt ja genug Leute, die auf die Nature One schon lange gehen und da jetzt ein ganz schöner Shitstorm ausgelöst wurde. Von wegen, das hätte gar nichts mehr mit der ursprünglichen Nature zu tun und gar nichts mehr mit dem eigentlichen Techno und bla bla bla. Also ich fand den Rehab klasse, ich fand die Mainstage klasse. Und ich bin höchst zufrieden und ich glaube, nächstes Jahr werden wir da wieder aufzufinden sein, oder? Ja, hoffentlich. Ich meine, vielleicht kommen nächstes Jahr nochmal ein paar mehr EDM. Also mir war es zu wenig EDM. Ich hätte mir weniger Hardtech, Hardstyle, Hardcore gewünscht, aber Geschmack ist ja Ansichtssache. Gut, na, soll ja jetzt ja auch nicht weiter um die Nature One gehen. Wie gesagt, nur deshalb waren wir am Montag ein bisschen verspätet, wir hatten Spaß. Und ja, heute geht's ganz normal weiter. Wir nehmen jetzt gerade am Donnerstagabend auf. Und morgen. Haben wir schon Donnerstag? Ja, ist schon Donnerstag. Die Zeit fliegt. Nature ist schon eine Woche. Rast davon im Rausch, die Zeit, ja. Gut, letzte Woche war unser Thema ja, Deutschland hat Angst, wovor wir wirklich Angst haben sollten. Ganz passend dazu heute Thomas de Maizière, unser Innenminister, eine, wie heißt das dann eigentlich, innenministerpolitische Verlautbarung oder wie nennt man das, wenn der das sagt? Eine Pressekonferenz von Thomas de Maizière zum Thema Sicherheit in Deutschland. Ich habe, um ehrlich zu sein, mir nur die Zusammenfassung durchgelesen. Ich glaube, die drei Hauptpunkte waren Aufstockung der Bundespolizei, also mehr Stellen für die Bundespolizei, schnellere Ausweisung von kriminellen Flüchtlingen und generell einfach mehr Sicherheit durch weniger Freiheit, wie auch immer das wieder funktionieren soll. Netter Querschläger halt eben zu unserer zweiten Episode, oder was meinst du? Wenn ihr wissen wollt, was wir darüber denken, guckt euch die Folge von letzter Woche an. Da habt ihr unsere ausführliche, informative Meinung dazu. Ja, einfach nochmal ganz kurz dazu. Also, ich würde gerne nochmal anmerken, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie Integration funktionieren kann, ja, eben über Vereine, Bildung, Ähnliches, ja, und was man heute wieder hört. Die Sicherheit wird wiederhergestellt dadurch, dass man mehr Kameras aufbaut und mehr Polizisten einsetzt. Keine Ahnung, in welcher Welt manchmal die Regierung lebt und auf was für Ideen man kommt. Es wurde ja sogar, glaube ich, von den CDU-Landesinnenministern teilweise ein Burka-Verbot gefordert, welches es übrigens witzigerweise seit 2011 in Frankreich schon gibt, ein Vollverschleierungsverbot. Also demnach, da muss man jetzt wirklich fast schon wieder den Zynismus auspacken, funktioniert ja super in Frankreich. Ja, die Burka hat die Sicherheit in dem Land wirklich voll erhalten. Definitiv. Und auch die französische Kultur, also sämtliche Probleme in Frankreich sind quasi verschwunden mit dem Burka-Verbot. Also ich habe auch das Gefühl, dass sich da richtig gelohnt hat, dieses Verbot einzuführen. Aber gut. Sollten wir hier in Deutschland auch einführen. Absolut. Nein, Ironie aus. Anderes Mittel, um Sicherheit herzustellen, beliebt bei den Amerikanern. Ist natürlich, sich eine Waffe zu kaufen. Ja, eine Waffe zu kaufen. Donald Trump, ganz großer Waffenfan. NRA, also die amerikanische Hardliner-Waffenlobby, lässt den Mann öfter mal hausieren. Und seine Meinung vertreten und ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass Donald Trump nach diesem Massaker in Orlando gesagt hat, es wäre nicht passiert, wenn ungefähr jeder bewaffnet oder wenn mehr Waffen dort vor Ort gewesen wäre. So nach dem Motto, wenn die Leute eine Waffe gehabt hätten, dann hätten sie die Attentäter schneller erschießen können. Oder um ehrlich zu sein, bleibt mir die Argumentationskette ein bisschen fremd. Mehr Waffen, gleich weniger Tote, die Gleichung geht in meinem Kopf nicht auf. Nicht? Finde ich komisch. Weil ist ja klar, wenn jeder eine Waffe hat, du willst mich ausrauben, ja? Und ich habe eine Waffe zu Hause. Und du weißt das. Dann raubst du mich nicht aus, weil ich habe ja eine Waffe. Ich kann dich ja erschießen. Ja, aber ich weiß ja nicht, dass du eine Waffe hast. Dann hast du halt Pech gehabt, aber mir geht's gut. Sonst würdest du ja meine Rechte verletzen. Und so kann ich mich vor dir schützen. Es geht um Schutz. Okay, aber ich weiß ja jetzt wieder gerade nicht, ob du jetzt wieder deine Ironie wirklich, also die versteht man, glaube ich, ganz schwer manchmal. Aber, meinst du? Aber ja, klasse Grafik habe ich hier übrigens vor mir liegen. Daraus lässt sich, also ihr könnt ja die Grafik jetzt nicht sehen, deshalb versuche ich die mal kurz zu interpretieren. Daraus lässt sich ziemlich genau ableiten, dass in einem Land, in dem mehr private Waffen im Umlauf sind, auch mehr Tötungsdelikte durch Waffen zu verzeichnen sind. Also es lässt sich eventuell eine Korrelation ziehen zwischen privatem Waffenbesitz und Tote durch Feuerschusswaffen. Naja, das ist ja nicht relativ naheliegend. Weil du kaufst dir eine Waffe nicht, um sie dir nur in den Schrank zu stellen und damit nichts anzufangen, sondern du nimmst sie dann halt mit, gehst damit in den Wald, schießt damit auf Vögel, keine Ahnung. Obdachlose, auch ein sehr tolles, nein, Spaß. Menschen, die freien Sex haben. Nein, aber zum Beispiel in den USA, das muss man sich ja mal überlegen, gibt es fast 300 Millionen Waffen im Umlauf. Hat die USA nicht eine Bevölkerungsanzahl von 350 Millionen? Ziemlich genau 300 Millionen auch. Also man kann im Prinzip sagen, vom Säugling bis zum Greis hat jeder eine Waffe in den USA. Wunderbar, oder? Ich find's toll. Das Interessante ist, dass auch ich als Europäer in den USA eine Waffe kaufen könnte. Also wenn ich Bock habe auf eine Waffe, besorge ich mir eine Green Card, gehe in die USA und kann da dann ganz legal ohne Probleme AR-15s kaufen. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, das ist ein halbautomatisches Sturmgewehr, das ziemlich große Löcher in Menschen macht. Alles, was die Hausfrau braucht. Natürlich. Aber also auch nochmal zu der Zahl, wie gesagt, 300 Millionen Waffen in den USA, also ungefähr jeder Amerikaner hat statistisch gesehen eine Waffe. Es gibt natürlich welche, die keine haben und manche, die haben hunderte. Aber auf 1 Million Einwohner kommen circa 30 Tote auch in den USA auf Schusswaffentote. In Deutschland zum Vergleich sind das 2 auf 1 Million. Reden wir jetzt von pro Monat oder pro Jahr? Absoluten Zahlen. 1 Million Tote, davon sind 2 durch Schusswaffen bedingt, okay. Beziehungsweise in den USA, also 2 in Deutschland, 30 in den USA. Und die Diskrepanz ist doch schon deutlich. Was man allerdings sagen muss, dass die Zahl in Deutschland verkehrenden Waffen bei 25 Millionen liegt. Die ist relativ hoch, aber es werden weniger Menschen durch Schusswaffen verletzt, da in Deutschland ein sehr, sehr, sehr, sehr großer Teil, also der größte Teil, eben in Schützenvereinen und so weiter aufgehoben ist und dadurch eben nicht zur spontanen Erlangung zur Verfügung steht, weil die Schützenvereine eben damit sinnvoller umgehen als die Hausfrau, die es unter der Theke liegen hat. Bevor wir vielleicht auf Deutschland nochmal zu sprechen kommen, ich würde gerne noch bei den USA bleiben. Man kann natürlich nicht einfach so eine Waffe kaufen. Man muss danach noch einen sehr ausführlichen Online-Test, den sogenannten Background-Check, über sich ergehen lassen. Das ist ein 30-minütiger Online-Test, den man im Internet absolviert, wo man witzige, wichtige Tipps findet. Zum Beispiel, witzig oder wichtig jetzt? Hör mir weiter zu. Wo man zum Beispiel die Munition und die Waffe getrennt aufbewahren soll. Okay. Also so kleine How-Tos. Genau, so kleine How-Tos. Da frage ich mich dann natürlich, wenn man die Waffe und die Munition getrennt aufbewahren soll, wie verhalte ich mich dann, wenn ein Einbrecher in mein Haus kommt, vor dem ich ja Angst haben sollte und für wen ich mir die Waffe kaufe? Ja, das ist echt eine gute Frage, aber da müsste man, gibt's da nicht noch dann im nächsten Kapitel irgendwie Hinweise dazu? Nee. Wie man Home-Invaders dann anständig auch mit der Waffe hinrichtet? Also man absolviert diesen Test, schickt die Bestätigung, dass man den Test bestanden hat, den ungefähr jeder bekommt, an die Polizei zurück und darf dann eine Waffe kaufen. Ja, ich habe es auch mal gehört, das geht irgendwie über das FBI oder so, glaube ich. Und ATF, okay. Logischerweise. Ja, ist ja auch egal. Aber wie gesagt, ich finde das einfach zynisch, ja. Man muss ja mal überlegen, in den USA, jeder kennt Starbucks. Ne? Starbucks, USA gefühlt, glaube ich, an jeder Ecke. Auf einen Starbucks-Laden kommen 5 Waffenläden in den USA. Das muss man sich mal überlegen. Der größte Waffenverkäufer in den USA ist Walmart. Walmart. Du kannst im Supermarkt, wahrscheinlich, keine Ahnung, direkt neben der Wursttheke oder keine Ahnung, deine Handfeuerwaffe kaufen. Das ist doch pervers. Hast du noch nie so einen Walmart mit Jagd- und Sportabteilung gesehen? Nee, aber ich mag es mir eigentlich auch gar nicht ausmalen. Also, das ist doch krank. Nee, was denn? Der Wocheneinkauf besteht halt eben aus einem Kilo Wurst und 1000 9mm Patronen. Also, wer kennt das nicht? Ja, also die Sache ist ja, wir hatten, glaube ich, jetzt hier in der Vorbereitung noch kurz ein Video angeschaut, wo es eben darum ging, dass Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin ja einige kleine Änderungen an diesem Second Amendment. Ich muss dich kurz unterbrechen. vor der Debatte. Trump hat ja diese kritische Aussage getroffen, dass vielleicht Menschen, die nach dem zweiten Verfassungszusatz leben würden, vielleicht etwas gegen Clinton tun könnten. Und dass das jetzt so interpretiert werden kann, als dass Trump zu Gewalt gegen Clinton aufgerufen hat. Ja, das ist ja auch scheißegal, gegen was der aufruft. Der Fakt ist, dass Clinton einfach nur minimale Änderungen einführen möchte, eine ganz kleine Regulierung, wenn man so will, aus deutscher Sicht. Das deutsche Waffengesetz gehört ja zu einem der strengsten auf der Welt, wo ich meiner Meinung nach auch froh darüber bin. Aber in den USA werden dann komische Argumentationsstränge gezogen, von wegen, dass Clinton vielleicht eine heimliche Kommunistin ist, weil sie den Leuten ihr sogenanntes Second Amendment wegnehmen will und irgendwann vielleicht auch das erste und zack, zack, ist man irgendwie in einem kommunistischen Staat in den USA, weil die Waffen weggenommen werden. Also frage ich mich, die Leute sind ja doch schon paranoid, oder? Ja, klar. Die Argumentationskette ist, ich habe die Freiheit, alles zu kaufen, was ich möchte, und sei es das vollautomatische Sturmgewehr. Und wenn mir jemand dafür einen Background-Check, also wenn ich das registrieren lassen muss, dann schränkt das ja irgendwo meine Rechte ein. Und wenn es einmal losgeht, dann wird mir auch bald die Meinungsfreiheit weggenommen und der Recht auf privaten Besitz. Und zack, leben wir im Sozialismus. Ja, das ist ja eine naheliegende Argumentationskette. Das klingt völlig logisch, ja. Weiß gar nicht, was ich an dem Punkt dazu jetzt gerade noch weiter ergänzen soll. Um vielleicht mal nicht immer nur auf Amerika rumzuhacken. Die Schweiz hat zum Beispiel auch ein sehr lockeres Waffengesetz, aber hier funktioniert es ziemlich gut, meiner Meinung nach. Du musst einen Waffenerwerbschein nachweisen zum Kauf einer Waffe. Vollautomatische Waffen sind verboten. Halbautomatische Waffen jegliches Kalibers dürfen verkauft werden. Das ist dann auch sowas wie das Scharfschützengewehr Barrett Kaliber 50, was man damit anfangen möchte, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es möglich, halbautomatische Waffen ohne große Probleme zu kaufen. Alle Schweizer Reservisten nehmen auch die Dienstwaffe mit nach Hause. Und mir zumindest sind jetzt nicht, eigentlich gar keine, Fälle wie in den USA bekannt, dass sich da regelmäßig die Menschen gegenseitig über den Haufen schießen. Du musst ja aber bei sowas eben auch die landesspezifischen Hintergründe beachten. Also zunächst mal ist die Schweiz ja auch viel kleiner, hat weniger Einwohnerzahlen. Die Orte sind jetzt nicht, wie ich sag mal, L.A. oder New York ghettoisiert oder stark urbanisiert, sondern du hast halt wenige Großstädte, wo es auch überhaupt zu, sage ich mal so, ja, ghettoartigen Zuständen kommen kann, wo dann jemand überhaupt vielleicht auf die Idee kommt, mit Gewalt das zu regeln. Im Dorf, wo man sich kennt, zieht man jetzt nicht so schnell die Waffe wie jetzt in der Bronx. Ich glaube, das ist halt wirklich so eine Einstellungssache, dass ich wirklich, wenn ich die Waffe wirklich im Safe gebunkert habe und sie nicht raushole, dann ist, glaube ich, ein anderer Umgang mit der Waffe, als wenn ich es meinem besten Kumpel zeige, hey, Alter, ich habe hier dicke Waffe. Gut, bisschen polemisch gerade von mir ausgedrückt. An alle Menschen mit diesem Akzent entschuldige ich mich gerade ausdrücklich. Ja, okay. die Sache ist ja eben, dass, also ich frage mich generell, wieso hat man das Bedürfnis, eine Waffe zu Hause zu haben? Ich persönlich würde mich durch eine Waffe, wenn ich die jetzt hier liegen hätte, nicht sicherer fühlen, sondern im Gegenteil. Ich hätte eher Angst, die zu verwenden, dass ich aus Versehen irgendwas damit falsch mache, dass ich dir aus Versehen in den Kopf oder ins Bein schieße oder ähnliches. Also mir vermittelt eine Waffe nicht das Gefühl von Sicherheit. Im Gegenteil, ich habe eher Angst vor so einem Teil. Genau. Aber das ist meiner Meinung nach Mentalitätssache. Man kann es auch so sehen, dass dann deine Freiheit. Du hast deine Freiheit und du verteidigst deine Freiheit mit deinen Mitteln. Und das Argument, was von vielen Amerikanern vorgebracht wird, ist halt eben, dass die Polizei das einfach nicht kann, deine Freiheit zu beschützen. Und deswegen musst du es selbst machen. Wieso man dann vollautomatische Sturmgewehre braucht, man weiß es nicht. Also ich verstehe irgendwo ein bisschen dieses Argument, wenn man jetzt auf irgendeiner Farm in Louisiana sitzt oder ähnliches, dass die Polizei da nicht sofort zur Stelle ist, falls da was sein soll. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, wie sollte da jetzt auch eine große Anzahl von Home-Invadern kommen, die da so eine Kuhfarm überfallen. Wenn die Polizei sich da nicht rumtreibt, werden das auch Kriminelle nicht besonders tun. Also die meisten Schießereien finden ja eben in irgendwelchen urbanisierten Gebieten von, sage ich jetzt mal, Dallas, L.A., New York statt, ja, und eben nicht auf dem Dorf, wo jetzt die Rednecks rumlaufen und ihre vollautomatischen Waffen unbedingt brauchen, um auf ihrem Pickup hinten zu stehen und damit ihre Freiheit irgendwie auszuleben. Naja, USA halt. Ja, USA halt. Kommen wir vielleicht nochmal zum anderen Punkt. Du hast vorher schon gesagt, dass Deutschland eins der strengsten Waffengesetze in eigentlich in Europa oder auf der Welt hat? In der ganzen Welt eigentlich. Ganzen Welt. Aber auch hier ist es mega leicht, sich eine Waffe zu besorgen. Jeder von euch kennt inzwischen, glaube ich, das Darknet und wir möchten hier jetzt an dieser Stelle keine Anleitung geben, wie man sich eine Waffe übers Darknet bestellt, aber es ist leicht. Es wurde ja auch in den Medien, also das hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, also wir persönlich wissen das auch nicht, wie das funktioniert, aber es wurde ja... Was Nein, du? Weißt du nicht, oder? Doch. Okay, gut. Weil auch wieder was über dich gelernt. nee, aber ist ja auch egal, wie es funktioniert oder auch nicht. Aber es wurde ja auch, jetzt sage ich, sei es bei Spiegel TV oder seriöseren Quellen, irgendwie thematisiert, dass es recht einfach scheint, da an eine Waffe zu kommen. Wir haben ja quasi uns jetzt momentan eigentlich nur über die legale Beschaffung ausgelassen. Das ist ja auch immer so ein Argument von diesen amerikanischen Hardlinern, von dieser NRA, von der Waffenlobby, dass sie sagen, man nimmt quasi mit den strengeren Regulierungen, mit den strengeren Waffengesetzen nur den guten Menschen, also den Gesetzestreuen, die Möglichkeit, ihr Leben zu beschützen, weil die Kriminellen kommen ja immer noch über eben Darknet oder Schwarzmarkt an die Waffen, sondern also man würde quasi den Bösen gar nicht die Waffen wegnehmen, sondern nur den Guten, und das ist ja natürlich total kontraproduktiv. Das Argument habe ich vorher noch nie gehört. Ich finde es auch eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem ist es immer noch ein No-Go, dass Waffen einfach frei erhältlich sind. Also zumindest meiner Meinung nach. Ja, mir bleibt, wie gesagt, da ja in dem Diskurs immer noch fremd, wie man sich als Gutmensch mit einem Sturmgewehr verteidigt. Also jo, das ist dann die Frage, wer ist überhaupt gut, wer ist böse, ist sowieso eine andere Frage. Wie so ein Mensch ein Sturmgewehr zu Hause braucht, glaube ich, erschließt sich keinem von uns, nee. Um das mal hier abschließend zu sagen. Genau. Ich glaube halt, dass auch die ganzen Privatwaffenbesitzer nur ein Teil des Problems sind. Gerade die ganzen EU-Staaten rüsten ja 2016 wieder massiv auf. Mehrere Prozent des BIPs gehen in den Rüstungsaufbau. Ja, die Deutschen exportieren so viel Waffen wie noch nie. Deutsche Panzer nach Saudi-Arabien, deutsche U-Boote, die mit Atomsprengköpfen nach Israel geliefert werden. Ich weiß nicht. Ja, man muss auch eben also einfach das Problem sehen. Wir haben in Deutschland vielleicht ein streng reguliertes Waffengesetz, aber das betrifft ja, wie du bereits gerade gesagt hast, nur die Privatleute. Das ändert ja nichts daran, dass Deutschland zu den Top-Waffenexporteuren gehört, dass Heckler und Koch beispielsweise oder österreichische Firmen zu den Top-Waffenherstellern zählen, die auf der ganzen Welt als besonders qualitativ hochwertig, sauber verarbeitet, wie auch immer dargestellt werden und auf aller Welt beliebt sind, eben bei Soldaten, Armeen, aber eben auch bei Terroristen oder anderen kriminellen Organisationen. Da kommt natürlich immer die Aussage, ja, der Bundestag entscheidet, wohin die Waffen gehen, nur auf Grundlage dessen, wie stabil ein Staat ist oder dass er genau weiß, wohin die Waffen kommen. Aber als ob man genau sagen kann, wohin ein Gewehr geht oder wo es in 5 Jahren landen wird, das kann mir doch niemand versprechen. Vor allem, es ist vielleicht ein bisschen zu verniedlicht, wenn wir hier immer nur von Gewehren reden. Wir reden hier von Flugzeugen, von Torpedos, von Raketen, von Laser-Zielerfassungssystemen. Das sind Hightech-Waffen, die mehrere tausend Menschen töten können. Nicht dieses Klischee von der 9mm-Pistole, die man zum Selbstschutz verwendet. Das sind Angriffswaffen. Ja, aber du musst ja, also in Anbetracht der Todeszahlen sind die Kleinfeuerwaffen ja die gefährlichsten. Also ja, Kleinfeuerwaffen bringen die meisten Menschen auf der Welt eben um. Aber natürlich, umso größer die Waffe, umso größer die Gefahr, wenn sie in die größeren, gefährlicheren Hände kommt. Ich sag mal so, klar, du als Privatperson wirst nicht die Rakete abfeuern. Du wirst auch vermutlich nicht die liquiden Mittel dazu haben, hier die Atomwaffe im Keller zu lagern. Aber ja, ist halt eben auch die Frage, selbst wenn man sagt, ja, man liefert irgendwie nach Saudi-Arabien, wie moralisch der Staat sowieso jetzt schon von Anfang an ist. Und wohin der dann wieder die Waffen liefert, ist natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer. Das, denke ich, ein ganz großes Problem. Also unabhängig von den Waffenherstellern, auch die Munitionshersteller. Wir hatten da vor ein paar Monaten irgendwie mal eine Anstalt auf ZDF darüber gesehen. Da war, glaube ich, ein Sketch darüber, dass die Munitionshersteller ja eigentlich, das ist satirisch dargestellt, das geilste Unternehmen sind, weil die stellen ein Produkt her, was sie millionenfach vervielfachen können. Und wenn du es einmal benutzt, dann ist es kaputt, es ist teuer und du kannst es unendlich vervielfachen. Die Leute kaufen es immer wieder und sie brauchen es auch immer wieder. Richtig, also das perfekte Produkt. Gibt es mal sowas auch bei IKEA? Ja, gibt's ja. Wie gesagt, Walmart kannst du ja schön, neben dem Gewehr kannst du dann auch schön die Munitionsbüchsen dazu kaufen. Richtig praktisch, oder? Ich muss sagen, je länger wir hier darüber reden, so langsam habe ich schon Bock, mir so ein Sturmgewehr zu kaufen. Ich meine, so ein AR-15, ja. Meinst du, wirst langsam zum Waffensympathisant, möchtest Trump wählen und definitiv in die NRA definitiv ein? Ich wandere jetzt aus nach Amerika und NRA-Präsident, ich würde es machen. Okay, wunderbar, da haben wir doch auch für dich schon mal einen Zukunftsplan, falls es mit dem Studium dann doch nichts wird. falls es mit dem Podcast nicht wird. Also vielleicht müssen wir dich hier auch einfach, also das Ding muss erfolgreich werden, sonst wird der Benny noch zum NRA-Lobbyisten. Vielleicht gehe ich auch einfach, wenn wir einfach, keine Ahnung, soll ich dann irgendwann auf dem Höhepunkt unseres Erfolges, weil schön, Leute, jetzt verkaufe ich Waffen. Du verkaufst dich an die Waffenlobby. Ja, natürlich. Du bist dann eine Hure des Waffenlobbyisten. Mache ich dann für die Propagandasendungen. Witzige YouTube-Videos, How-to-Waffe mit Benny. Ja, aber ich muss sagen, ich verstehe den Sinn von Waffen in der heutigen Gesellschaft nicht mehr. Weil im Zeitalter von Nuklearwaffen macht es keinen Sinn mehr, einen Krieg zu beginnen. Ich meine, du kennst ja dieses Mad-Szenario, auch dieses Mutual Assured Destruction. Das heißt im Wesentlichen, wenn ein Land ein anderes Land angreift und beide haben Atomwaffen, macht's bumm und alle sind tot. Also, vor diesem Hintergrund irgendwie Waffen einzusetzen, ich weiß nicht, macht keinen Sinn. Also es gibt ja genug Aufzeichnungen, die belegen, dass im Kalten Krieg genug Offiziere das ausgerechnet haben quasi, was das Best-Case- oder Worst-Case-Szenario ist. Und das eigentlich auch der Grund, dank der Statistik quasi oder dank der Spieltheorie eigentlich, dass der Kalte Krieg nie heiß geworden ist. Ja. Ja. Und klar, das klingt gerade so, als ob wir pro Atomwaffen wären irgendwie, aber natürlich nicht, aber. Wieso klingt das so? Ja, Atomwaffen verhindern Kriege. Das könnte man jetzt so interpretieren. Ach so, aber meinst du das, ja. Du meinst, der einzelne Soldat würde eher mit einem Gewehr auf eine Person schießen, als die Atomwaffe quasi ja, definitiv. Über Hiroshima abzuwerfen, ne? Wobei das ja auch Leute gemacht haben. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, also Atomwaffen sind sicherlich nochmal auf einer anderen Ebene zu verurteilen. Aber man muss sagen, dass Atomwaffen Kriege zumindest unterdrückt haben. Okay, ja, das weiß ich weiß auch nicht. Ich weiß, man kann es nicht, also man weiß halt nicht, wer. Zu pauschalisiert vielleicht, ja. Aber ist ja an dem Punkt auch egal. Vielleicht zusammenfassend zum Schluss dieses vielleicht heute etwas ernsten Themas, oder? Mal wieder, aber ich find's spannend. Wir sind halt daran interessiert, wir wollen nicht auf den Bock der Tagesmediengestaltung aufspringen, sondern halt eben vielleicht, sag mal, kleinere umliegende Themen, wie beispielsweise jetzt nicht Trump auseinandernehmen, sondern eben auf das Thema Waffen einsteigen oder eben Thema Sicherheit und dann eben ein Thema finden, das vielleicht tagespolitische Themen irgendwie verbindet und uns darüber generell mal ein bisschen äußern. Also was nicht unbedingt mit der Tagespolitik zu tun hat, sondern einfach im Allgemeinen immer interessant ist, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und das haben wir, glaube ich, an der Stelle recht ausführlich heute mal getan. Schreibt uns gerne wieder, wie es euch gefallen hat, was ihr dazu meint, ob ihr vielleicht in einem Schützenverein seid, ob ihr Pazifisten seid, ob ihr daran denkt, in die USA auszuwandern wie Benny und dort Waffen zu verkaufen für die NRA. Und ja, das wäre es an der Stelle von mir. Ja, auch von mir. Euch alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche. Und vergesst nicht auf Twitter, @freiraus_mittendrin. Das hast du schön gesagt. Wunderbar, oder? Also nochmal, @frei_raus. Wunderbar, du darfst weitermachen. Genau. Und freirauspodcast@gmail.com für eure Meinung, eure Kritik, eure Liebe. Und wir verabschieden uns an der Stelle bis nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.